Erst alle Israeliten wurden in Listen eingetragen, die man im Buch der Könige von Israel finden kann, während die Leute aus Juda wegen ihres Ungehorsams nach Babylon verschleppt wurden. Zweiter die ersten Bewohner, die wieder in ihrem eigenen Land und in ihren Städten lebten, waren einfache Israeliten, Priester, Leviten und Tempeldiener. Dritter in Jerusalem wohnten Menschen aus den Stämmen Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse. Vierter von den Nachkommen von Peres, dem Sohn Judas, wohnte dort Utai, dessen Vorfahren über mehrere Generationen bis zu Bani zurückreichten. Fünfter von den Selaniten lebten dort der erstgeborene Sohn Asaja und seine Söhne. Sechster von den Nachkommen Seras wohnten dort Jegel und seine Verwandten, insgesamt waren es 690 Personen. Siebter aus dem Stamm Benjamin kam Salu, der Sohn Meschulams, dessen Vorfahren ebenfalls namentlich bekannt waren. Achter außerdem wohnten dort Jibnia, Ela und Meschulam, die alle wichtige Familienoberhäupter aus dem Stamm Benjamin waren. Neunter zusammen mit ihren Verwandten waren es 956 Personen, die alle als Oberhäupter ihrer Familien anerkannt wurden. Zehnter von den Priestern, die in Jerusalem lebten, werden Jedaja, Jojarib und Jachim genannt. Elfter auch Asaja wohnte dort, der ein hoher Beamter im Tempel Gottes war und aus einer langen Linie von Priestern stammte. Zwölfter weitere Priester waren Adaja und Maesai, deren Vorfahren ebenfalls wichtige Aufgaben im Tempeldienst hatten. Dreizehnter insgesamt gab es 1760 Familienoberhäupter unter den Priestern, die als fähige Männer den Dienst im Tempel Gottes ausführten. Vierzehnter von den Leviten wohnte dort Shemaja, der von Merari abstammte und dessen Vorfahren ebenfalls aufgelistet wurden. 15. dazu kamen Bakbaka, Heres, Galal und Matanja, der ein Nachkomme von Asaf war. 16. auch Obadja und Berechja lebten dort, wobei Berechja in den Dörfern der Netophatiter wohnte. 17. die Torhüter waren Shallum, Akkub, Talmon und Ahiman, wobei Shallum ihr Anführer war. 18. bis heute bewachen sie das Königstor im Osten, da sie für die Sicherheit im Lager der Leviten verantwortlich sind. 19. Shallum und seine Verwandten, die Korahiter, bewachten die Eingänge des heiligen Zeltes, so wie es ihre Väter schon früh getan hatten. 20. in früherer Zeit war Pinehas, der Sohn Eleasars, ihr Vorgesetzter, und der Herr stand ihm bei. 21. Sechaja war ebenfalls als Torhüter am Eingang des Zeltes tätig, in dem Gott sich seinem Volk offenbarte. 22. insgesamt wurden 212 Männer als Torhüter ausgewählt und in ihren Dörfern registriert, nachdem David und der Seher Samuel sie eingesetzt hatten. 23. Sie und ihre Söhne hatten die Aufgabe, die Tore am Haus des Herrn, das damals noch ein Zelt war, zu bewachen. 24. Die Torhüter waren an allen vier Seiten aufgestellt, sodass sie nach Osten, Westen, Norden und Süden blickten. 25. Ihre Verwandten aus den Dörfern mussten regelmäßig für 7 Tage kommen, um sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 26. Die vier wichtigsten Torhüter, die Leviten waren, hatten eine dauerhafte Verantwortung und verwalteten auch die Vorratskammern des Tempels. 27. Sie übernachteten in der Nähe des Tempels, weil sie für die Bewachung zuständig waren und jeden Morgen die Türen aufschließen mussten. 28. Einige von ihnen waren für die Geräte verantwortlich, die beim Gottesdienst gebraucht wurden, weshalb sie diese beim Ein- und Ausräumen genau zählten. 29. Andere Leviten kümmerten sich um die heiligen Gegenstände sowie um Vorräte wie Mehl, Wein, Öl, Weihrauch und Gewürze. 30. Es gab jedoch auch Priester, die speziell dafür zuständig waren, die heiligen Öle und Salben aus den Gewürzen zu mischen. 31. Dem Leviten Mattitja, dem ältesten Sohn Shallums, war die Aufgabe anvertraut, die Backwaren in den Pfannen zuzubereiten. 32. Einige ihrer Verwandten aus der Familie Kehat bereiteten jeden Sabbat die Brote vor, die im Tempel ausgelegt wurden. 33. Die Sänger waren ebenfalls Familienoberhäupter der Leviten und lebten im Tempel, damit sie Tag und Nacht ihren Dienst tun konnten. 34. Dies waren die Oberhäupter der levitischen Familien nach ihrer Abstammung, und sie alle wohnten in Jerusalem. 35. In der Stadt Gibeon wohnte Jael, der als Vater von Gibeon galt, zusammen mit seiner Frau Macha. 36. Sein ältester Sohn hieß Abdon, und er hatte noch weitere Söhne wie Zur, Kisch, Baal und Ner. 37. Zu seinen Nachkommen gehörten auch Gedor, Achjo, Sechaja und Miklot. 38. Miklot war der Vater von Shimim, und auch diese Familien lebten in Jerusalem in der Nähe ihrer Verwandten. 39. Ner war der Vater von Kisch, und Kisch war der Vater von Sol, der wiederum Söhne wie Jonathan und Abinadab hatte. 40. Der Sohn von Jonathan hieß Merib-Baal, und dieser war der Vater von Micha. 41. Micha hatte 4 Söhne, die Piton, Melech, Tachrea und Ahas hießen. 42. Ahas war der Vater von Jaera, und dessen Nachkommen setzten die Linie über mehrere Generationen fort. 43. Mosa war der Vater von Binea, dessen Sohn Refaja hieß, und die Linie führte weiter zu Elasa und Asel. 44. Asel hatte 6 Söhne, deren Namen Asrikam, Bocheru, Ismael, Sheaja, Obadja und Hanan waren.